Erster danach hörte ich viele Menschen im Himmel. Sie riefen laut. Zweiter sie riefen, Halleluja! Gott hat die Rettung, die Ehre und die Kraft. Seine Urteile sind wahr und gerecht. Er hat die große Hure bestraft. Sie hat die Erde schlecht gemacht. Gott hat das Blut seiner Diener gerecht. Dritter sie sagten noch einmal, Halleluja! Der Rauch von ihr steigt für immer auf. Vierter die 24 Ältesten und die vier Tiere fielen nieder. Sie beteten Gott an, der auf dem Thron sitzt. Sie sagten, Amen, Halleluja. Fünfter eine Stimme kam vom Thron. Sie sagte, lobt unseren Gott. Alle seine Diener sollen ihn loben. Alle, die ihn fürchten, die Kleinen und die Großen. Sechster ich hörte viele Menschen. Ihre Stimmen waren wie lautes Wasser. Sie waren auch wie starker Donner. Sie riefen, siebtes Halleluja. Unser Gott ist jetzt König. Er hat alle Macht. Wir wollen uns freuen und ihn loben. Die Hochzeit des Lammes ist da. Seine Braut hat sich bereit gemacht. Achter sie bekam ein helles, reines Leinenkleid. Dieses Leinen sind die guten Taten der Heiligen. Neunter er sagte zu mir, schreibe auf, glücklich sind die, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Er sagte auch, das sind wahre Worte Gottes. Zehnter ich fiel vor ihm nieder, um ihn anzubeten. Er sagte zu mir, tu das nicht. Ich bin ein Diener wie du. Ich bin auch ein Diener deiner Brüder. Sie haben die Botschaft von Jesus. Bete nur Gott an. Die Botschaft von Jesus ist der Geist der Prophezeiung. Elfter ich sah den Himmel offen. Dort war ein weißes Pferd. Der Reiter darauf heißt treu und wahrhaftig. Er richtet und kämpft gerecht. Zwölfter seine Augen waren wie Feuerflammen. Auf seinem Kopf waren viele Kronen. Er hatte einen Namen, den niemand kennt. Nur er selbst kennt diesen Namen. Dreizehnter er trug ein Gewand, das in Blut getaucht war. Sein Name ist das Wort Gottes. Vierzehnter die Armeen im Himmel folgten ihm. Sie ritten auf weißen Pferden. Sie trugen weiße, reine Kleider. Fünfzehnter aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert. Damit wird er die Völker schlagen. Er wird sie mit einem eisernen Stab führen. Er tritt die Weinpresse von Gottes Zorn. Sechzehnter auf seinem Gewand und an seiner Hüfte stand ein Name. Dort stand, König der Könige und Herr der Herren. Siebzehnter ich sah einen Engel in der Sonne stehen. Er rief laut zu allen Vögeln im Himmel. Er sagte, kommt und versammelt euch zum großen Mahl Gottes. Achtzehnter ihr sollt Fleisch essen. Fleisch von Königen und von Anführern. Fleisch von starken Männern und von Pferden. Auch von Reitern, von freien Menschen und von Dienern. Von Kleinen und von Großen. Neunzehnter ich sah das Tier und die Könige der Erde. Ihre Armeen waren versammelt. Sie wollten Krieg führen. Sie kämpften gegen den Reiter und seine Armee. Zwanzigster das Tier wurde gefangen. Auch der falsche Prophet wurde gefangen. Er hatte Wunder vor dem Tier getan. Damit hat er die Menschen verführt. Diese Menschen nahmen das Zeichen des Tieres an. Sie beteten sein Bild an. Das Tier und der Prophet wurden lebendig in den Feuersee geworfen. Dieser See brennt mit Schwefel. 21. Die anderen Menschen wurden getötet. Das Schwert des Reiters kam aus seinem Mund. Alle Vögel aßen ihr Fleisch und wurden satt.